und dass man damit erreichen will, erzählt euch jetzt eine Engagierte im Infocafé Kolumbius. So, hallo! Jetzt sind wir also in die Zahngasse getanzt. Und wenn ihr gegenüber der Durettbar auf dem Bürgersteig steht und in dieses große Schaufenster schaut, dann steht ihr direkt vor dem Infoladen. Hier laufen natürlich täglich viele Leute vorbei und schauen sehr verwirrt rein, weil es ist kein Geschäft, ein Café kann es irgendwie auch nicht sein, es gibt keine Bedienung, was ist das denn dann? Hier kommen Menschen vorbei, um Bücher zu lesen, aber nicht nur, manche nutzen es schon wie ein zweites Wohnzimmer. Manche kommen, um gemeinsam Kaffee zu trinken und sich auszutauschen, um einander kennenzulernen. Aber vor allem, um sich zu verwirklichen. Hier sollen nämlich Gruppen, die emanzipatorische politische Projekte in Mainz machen, zusammenkommen, um sich zu vernetzen. Um gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie wir die Verhältnisse, in denen wir leben, unseren Bedürfnissen anpassen können. Hier entstehen Ideen in spontanen Gesprächen auf dem Bürgersteig oder dem Sofa. Mit der Eröffnung vom Infoladen ging es uns nämlich darum, einen Ort zu schaffen, zu dem alle Zugang finden, trotz unserer Unterschiedlichkeit. Ein Ort, wo Ausgrenzungsmechanismen wie Konsumzwang, Schickimicki-Lifestyle, Sexismus, Rassismus und andere Arten von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nicht greifen. Deshalb können sich Menschen hier begegnen und Beziehungen zueinander knüpfen, die mal nicht durch solche Ausgrenzungsmechanismen geregelt sind. Und deshalb dazu führen, dass wir uns selbst ermächtigt fühlen. Also direkt in das Geschehen um uns herum, in unserem Umfeld, unserer Stadt und wie sie gemacht ist, eingreifen. Wir wollen in diesen Räumen noch so ziemlich vieles aufbauen und wir wollen es gemeinsam machen. Nicht so, dass wir Vertreterinnen, Repräsentantinnen, entscheidungstragende Komitees oder Verantwortliche haben, sondern so, dass der Raum uns allen gehört. Wir wollen vor allem gemeinsam darüber nachdenken, wie wir miteinander leben wollen und aktiv werden, die Verhältnisse unseren Wünschen entsprechend umzugestalten. Denn diese Stadt, das sind schließlich wir, die Menschen, die darin leben. Den Infokarten Kronobius gibt es nämlich aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn ihr euch mal in der Stadt umschaut, gibt es keine Orte, an denen Menschen zusammenkommen können, die wir selbstbestimmt gestalten können. Viele Projekte und Arbeitsgruppen waren lange auf der Suche nach Räumen, ohne an die Stadtgrenzen zu müssen. Gleichzeitig fällt einem sofort auf, wenn Mensch durch die Innenstadt läuft, wie viele Ladenflächen leer stehen. Doch die Miete dazu kann sich niemand leisten. Währenddessen werden dann in Orten, wo Musikerinnen, Künstlerinnen, Arbeitslose, Studierende, Berufstätige, Alte und Junge sich früher abends getroffen haben, Großprojekte hingeklatscht. Die Investoren haben sich den Zollhafen geschnappt, der lange Zeit die Funktion von einem öffentlichen Treffpunkt hatte. Die Innenstadt soll durch das ECE ein einziger zentralisierter Konsumtempel werden. Und die Neustadt wird stetig zu sowas wie dem Prenzlauer Berg, wo bald die Einzigen, die sich die Mieten in den hübschen Altbauwohnungen, die Kaffees und das Eis noch leisten können, genau diejenigen sind, die es aus strukturellen Gründen eh schon sehr gut haben. Von solchen Beispielen könnte Mensch noch ganz schön viele aufführen. Der Punkt ist, dass es in der Innenstadt, wo sich doch eigentlich das Leben abspielen sollte, kaum noch Räume gibt, die wir kreativ umgestalten können, mit denen wir uns auseinandersetzen können, auf die unsere Wünsche und Tatkraft eine Wirkung haben. Räume, wo eine alte Frau viele selbstgemachte Gelegenheiten hat, sich hinzusetzen und der Nachbarschaftsversammlung zuzuhören, während die Menschen darüber debattieren, wie sie ihre Straße selber umgestalten können, wer was braucht. Wo nebenan eine selbstorganisierte Kinderkrippe ist und Leute in urbanen Gemeinschaftsgärten zwischen den Häusern und vielleicht sogar auf den Dächern Gemüse anpflanzen, das dann umsonst in der Nachbarschaft verteilt wird. Solche Räume gibt es nicht, noch nicht. So betrachtet ist dieser Infoladen, in dem wir uns selbst organisieren können, nur ein kleiner Anfang. Nur ein kleiner Samen, der in den Beton der Stadt gepflanzt wurde. Aber einer, aus dem noch viel hervorgehen kann. Wie ein Netzwerk aus zwischenmenschlichen Beziehungen, die keine Geschäfts- oder Arbeitsbeziehungen sind, sondern etwas, das von unten auftaucht und langsam die ganze Oberfläche der Stadt verändern wird, bis wir gemeinsam ausgehandelt haben, wie wir leben wollen und wie wir unsere Stadt organisieren und gestalten. Denn wir sind es müde, auf Politiker zu warten, die uns nur verwalten, für die wir bestenfalls Humankapital sind, das ihre Stadt entweder ent- oder aufwertet durch Profit. Wir wollen nicht warten, bis uns was versprochen wird und diese Versprechungen dann wieder enttäuscht werden und nichts außer leblosen Kulturinitiativen rauskommt. Wir werden uns nicht erzählen lassen, wo wir in dieser Stadt zu kaufen, zu laufen, zu sitzen, zu stehen haben und wo nicht. Wir werden uns uns nicht erzählen lassen, dass es doch gut für alle sei, wenn die Stadt Mainz attraktiv für Investoren ist. Wir werden uns die Stadt machen, so wie sie für das gute Leben gebraucht wird, und wir fangen jetzt damit an. Erst einmal im Infoladen Chronopios und auch darüber hinaus. Und wenn ihr unverwirklichte Utopien habt und das Gefühl, das Leben in der Stadt müsste eigentlich ganz anders sein, damit es befriedigend, gerecht ist und dass der Mensch ausgegrenzt, verdrängt, geräumt oder sonst wie vertrieben wird. Wenn ihr also das Gefühl habt, die Verhältnisse müssten eigentlich ganz anders sein, und zwar so, dass sie uns alle ermächtigen, dann seid ihr sehr herzlich willkommen im Infoladen. Nicht nur zum Vorbeikommen, sowieso auch, aber auch zum Mitgestalten, zum Bilder an die Wand malen, Regale anschauen, die Küche ausbauen, Initiativen machen, Ideen einbringen und um die Stadt umzugestalten. Wir hoffen also, dass wir viele, die jetzt hier vorbeitanzen und sich befreit fühlen, es nicht das letzte Mal ist, dass ihr in der Zahngasse seid oder sonst wo in Mainz und dieses Gefühl habt. Danke, dass es den Inkofon-Café, dass es das Infocafé Chronopios gibt. Kommt vorbei, schaut euch an, es ist wunderschön. Teamwechsel. Es herrscht Krieg im Nahen Osten. Seit Tagen führt die israelische Armee eine Militäroperation gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen. Über 500 Menschen starben allein in den letzten Wochen. Wie immer leidet auf beiden Seiten die Zivilbevölkerung am meisten. Doch während alle Welt auf den Konflikt schaut zwischen Israel und der Hamas, führt einige hundert Kilometer entfernt in Nordsyrien die islamistische ISIS-Miliz eine blutige Bodenoffensive gegen die kurdische Enklave Kobane. Erklärtes Ziel der Gotteskrieger ist es, dieses Projekt basisdemokratischer Selbstverwaltung in Blut zu ertränken, sogar unter Einsatz chemischer Waffen. Im Grauen des syrischen Bürgerkrieges ist Rojava der vielleicht einzige Lichtblick der ganzen Region. Dieser auf Befreiung der Frau, auf Ökologie und Basisdemokratie aufbauende Gesellschaftsentwurf von Rojava, er stellt die einzige emanzipatorische Alternative dar. Zur islamistischen Terrorherrschaft der ISIS auf der einen Seite und zur Unterdrückung durch das Assad-Regime auf der anderen Seite. Deswegen wird er von beiden Seiten gehasst, vor allem von den islamischen Fundamentalisten. Weil sich der kurdische Kampf um Befreiung aber der nationalstaatlichen Sackgasse verweigert. Weil er nicht geeignet ist, liebgewonnene Feindbilder zu pflegen. Weil er sich im Gegensatz zu ISIS oder Israel oder auch der Hamas jeglichen geostrategischen Interessen entzieht. Darum fällt die internationale Lobby für Rojava, für die kurdische Bewegung, leider sehr, sehr klein aus. Und der teilweise geführte Vernichtungsfeldzug gegen die ungläubigen Kurden, wie ISIS es sieht, findet kaum Beachtung. Darum bitten wir euch, wenn schon sonst niemand hinschaut, macht ihr den Unterschied. Seht hin, was in Kobane passiert. Informiert euch, wofür die kurdische Bewegung steht. Stellt euch auf unsere Seite, auf ihre Seite, auf unsere gemeinsame Seite der Befreiung und lasst eure Solidarität auch praktisch werden. Übermorgen, am Sonntagnachmittag, findet in Stuttgart eine Demonstration statt gegen die Terrorherrschaft von ISIS, für die Menschen in Kobane, für die Freiheit in Rojava. Kommt alle mit und helft, ein kleines Zeichen der Solidarität nach Kobane zu schicken. Mitfahrgelegenheiten gibt es unter anderem über Perspektive Kurdistan, über Jecheke, den Verband der Studierenden aus Kurdistan und andere Gruppen aus der Region. Und jetzt lasst uns kurz gemeinsam noch nach Freiheit rufen. Und auf Kurdisch geht das so. Biji Berbedana Rojava. Biji Berbedana Rojava. Biji Berbedana Rojava. Freiheit heißt das. Freiheit für die Menschen in Kurdistan. Freiheit für uns alle. Dankeschön. Okay, nach diesem kleinen Exkurs in den Nahen Osten. Zurück zum eigentlichen Thema. Wir sind hier, um heute dafür zu demonstrieren, dass alle Menschen Teil der Stadt sind und Recht auf Stadt für alle garantiert wird. Wir haben keine Lust auf neoliberale Stadtpolitik, auf Spekulanten, auf Investoren, die Leerstände akzeptieren und sich daran noch bereichern. Und wir wollen unkommerziellen Wohn- und Freiraum schaffen, in dem sich alle entfalten können. Bevor die Musik gleich weitergeht, haben wir hier eine kleine Konfliktsituation. Die liebe Polizei in Mainz möchte uns nicht unser Demonstrationsrecht bis zum Ende zugestehen, weil wir ein bisschen später dran sind als eigentlich geplant. Wir haben als Vorschlag der Güte bereits vorgeschlagen, dass wir nicht bis zum Zollhafen gehen, sondern unsere Route jetzt nur noch wenige hundert Meter fortsetzen bis zum Gartenfeldplatz. Ihr dürft euch allen ein Begriff sein, das ist einer der wenigen Plätze, wo man sich noch gemütlich aufhalten kann. Wir haben keine Lust, jetzt hier abzudrehen und zum Hauptbahnhof zu gehen. Wir wollen in die Neustadt ziehen, wir wollen möglichst viele Menschen mit unseren Anliegen erreichen. Deshalb bleiben wir jetzt so lange hier und hören noch ein bisschen Musik und tanzen gemeinsam, bis die Polizei einsieht, uns bitte zum Gartenfeldplatz marschieren, tanzen zu lassen. Dankeschön! Musik!